sag allen hier, ich bin unterwegs. Es gibt so viel Neues zu sehen. Der Himmel ist blau, ich bin unterwegs und ich möchte gar nicht anderswo gehen. Sag allen hier, ich bin unterwegs und ich liebe jeden kleinen Schritt. Und die Sonne, sie strahlt, ich bin unterwegs. Dieses Lächeln, jetzt stellt's mit mir mit. Denn ich weiß genau, yeah.